An anderer Stelle lesen wir noch, Zitat, es ist eine ausgemachte Sache, dass nächst den Holländern die Jesuiten den stärksten und einflussreichsten Handel in Ostindien treiben. Sie tun es darin den Engländern und anderen Nationen, selbst den Portugiesen, zuvor. Wir haben sehen können, dass sie 58 Ballen, die diesen Vätern gehören und deren geringster noch einmal so groß war als einer derjenigen, welche der französischen Handelsgesellschaft gehörten, sich durch alle Schiffe des Geschwaders, das Ludwig der 14. nach Ostasien gesandt hatte, erstreckten und nicht mit Rosenkränzen, noch mit Agnus Dei, noch mit anderen Waren, die einer apostolischen Sendung eigen sind, angefüllt waren. Dies sind die schönen und guten Waren, die sie aus Europa herbringen, um sie in diesem Lande zu verkaufen. Und bei jeder aufgehenden Schiffsexpedition schleppen sie nach dem Verhältnisse der Schiffe so viel als möglich herbei. Zitat Ende. Als ein Handelsgeschäft der Jesuiten auf der Insel Martinique in Westindien zusammenbrach und viele französische Handelshäuser mit in den Sturz hineinzog, betrugen die Schulden 2.400.000 Livre. Der Orden bemühte sich zwar, die Schuld der Jesuiten zu vertuschen und ihren Seeleneifer hervorzuheben. Es nutzte ihnen aber nichts. Der Ordensgeneral musste zunächst 500.000 Livre zahlen. Als er nicht mehr zahlen wollte, wurde er im Jahre 1762, als schon das Ansehen des Ordens gewaltig gesunken war, durch ordentliche Gerichte zur Zahlung des Restes der Schulden verurteilt, die ihm nun zu tilgen weiter keine Mühe machte. Als der Orden aus Frankreich ausgewiesen wurde, zeigte sich seine Verfilzung mit Bank- und Handelsgeschäften. Über die wirtschaftliche Machtstellung des Ordens in Mexiko lesen wir in einem ausführlichen Bericht des Bischofs von Los Angeles, Johann von Parafox, vom 25. Mai 1647, Zitat: Heiliger Vater, ich fand in den Händen der Jesuiten fast alle Reichtümer, alle Liegenschaften, alle Schätze dieser Provinzen von Amerika, und sie besitzen sie noch heute. Zwei ihrer Kollegien haben 30.000 Schafe, ohne die kleinen Herden zu rechnen, und während kaum alle Kathedralkirchen und alle Orden zusammen 3 Zuckerfabriken haben, so besitzt die Gesellschaft Jesu allein 6 der größten. Eine dieser Fabriken wird auf mehr als eine 500.000 Taler geschätzt, und die einzige Provinz der Jesuiten, die doch nur aus 10 Kollegien besteht, besitzt, wie ich eben gesagt habe, 6 dieser Fabriken, deren jede jährlich 100.000 Taler einträgt. Überdies haben sie auch verschiedene Getreidefelder von ungeheurer Größe. Sie haben auch Silberbergwerke, und wenn sie fortfahren, Macht und Reichtümer so unmäßig wie bisher zu vermehren, so werden die Weltgeistlichen mit der Zeit ihre Küster und die Weltlichen ihre Faktoren sein müssen, die anderen Orden aber werden gezwungen sein, an ihren Türen Almosen einzusammeln. Dazu kommt ihre außerordentliche Geschicklichkeit, mit der sie ihren überschwänglichen Reichtum benutzen und zu vermehren wissen. Sie unterhalten öffentliche Vorratshäuser, Viehmärkte, Fleischbänke, Kramläden. Sie schicken einen Teil ihrer Waren über die philippinischen Inseln nach China. Sie geben ihr Geld auf Wucher und verursachen so anderen den größten Verlust und Schaden. Zitat Ende. Das Unglück Mexikos ist durch den Jesuiten verewigt. Der Bericht gibt ein kennzeichnendes Bild von der wirtschaftlichen Betätigung des Jesuitengenerals, nicht nur für die damalige Zeit. In dem gleichen Umfang betätigten sich die Jesuiten damals wirtschaftlich auch in Südamerika. Spanien hatte ihnen hier freie Hand gegeben. Sie waren in Venezuela ebenso eifrig beim Geschäft wie in Argentinien und Peru. Auch in Brasilien hatten sie ihre Handelsniederlassungen durch Genehmigung der portugiesischen Regierung. Ihren Hauptsitz in Südamerika hatten sie indes unter spanischer Oberhoheit in dem heutigen Paraguay. Um 1610 begannen sie sich hier festzusetzen und bald gründeten sie den eigenen Wirtschaftsstaat. Der Jesuitengeneral hatte hier nun Gelegenheit, sein wirtschaftliches System voll zu verwirklichen. dass es zufällig Rothäute Südamerikas waren, bei denen er das zuerst tun konnte, spielt für ihn gar keine Rolle. Er kennt keine Rassen, will Einförmigkeit für alle und könnte als Leichnam Loyolas auch nicht irgendein anderes System schaffen. Zwangsläufig ist all sein Wirken. Er richtete in Paraguay eine uneingeschränkte Staatsgewalt ein, verkörpert in der Person des jesuitischen Oberen. Unter ihm leitete eine kleine Schar Jesuiten das gesamte Staatswesen, das in mehrere Reduktionen, Verwaltung und Wirtschaftsprovinzen eingeteilt war. In den Reduktionen wurde die Bevölkerung wie eine Sklavenschar gehalten. Sie musste nach ganz bestimmten Vorschriften für den Jesuitenorden arbeiten, ohne die Möglichkeit zu haben, wirtschaftlich vorwärts zu kommen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Der Einzelne musste zufrieden damit sein, was der Jesuit ihm an Verpflegung und Kleidung zum Lebensunterhalt als Entgelt für die Sklavenarbeit gab. Geld gab es nicht. Aller Besitz gehörte Gott, das heißt dem Jesuitengeneral. Dem Einzelnen wurde eine Art Eigentumsrecht vorgetäuscht und seinem Leben der Schein gewisser Sorglosigkeit gegeben. Aus verschiedenen Schriften gebe ich einige Proben über die Zustände in dem Jesuitenstaat. Zitat: Vom 5. Lebensjahre ab gehörte das Kind der Allgemeinheit und wurde der Aufsicht von besonderen Alkalden unterstellt. Zitat Ende. So meldet ein Bericht, ein anderer sagt noch Schlimmeres. Zitat: Nur als Säugling bleibt er in der Obhut der Mutter. Aber kaum kann er laufen, so kommt er unter die Aufsicht der Patres und ihrer Beamten. Zitat Ende. Das Kind wird also den Eltern, besonders der Mutter, geraubt und der Familie entfremdet. Ganz so, wie wir es heute in den bolschewistischen Staaten durchgeführt und von dem italienischen Faschismus erstrebt sehen. Der Kollektivmensch soll geschaffen werden. Die Familie, die Kraftzelle lebendiger Völker, ist den Ordenslehren entsprechend zerstört. Wie dieses Ziel, der Kollektivmensch, erreicht wurde, zeigt der Tagesplan der den Eltern geraubten Kinder. Zitat: Im Morgengrauen führt man das Kind zur Kirche, von dort zur Arbeit im Feld oder in die Werkstatt bis 3 Uhr, dann wieder zur Gebetsübung, immer unter Aufsicht des Anführers und danach zurück. Zitat Ende. Der Kollektivmensch ist eine Maschine. Alles, was dem lebensvollen Einzelmenschen als freieste Wahl stets gesichert wird, wird ihm befohlen. Selbst in die Ehe wird er durch Befehl gezwungen und die Gatten durch Befehl aneinander gekuppelt. Zitat: Die Patres suchten dem heranwachsenden Jüngling seinen Beruf, dem Manne seine Ehegattin aus. Bei der Eheschließung der Bekehrten verfuhren die Jesuiten tyrannisch, jede Unabhängigkeit ertötend. Zitat Ende.